So, unser Thema heute, das Hörspiel. Welche Zukunft hat diese noch junge Kunstgattung? Droht dem Hörspiel der Tod im Kindbett? Welche Chancen hat das Mauerblümchen-Hörspiel im rauen Wind der Reizüberflutung? Eine grässliche Wortflut erdrückt den Menschen von heute. 71.556 Wörter aus Massenmedien verbraucht beispielsweise der Durchschnittsamerikaner täglich. Davon liefern ihm alleine Rundfunk und Fernsehen 89%. Das sind über 5000 Wörter pro Stunde wach sein. Oder fast 2 Wörter pro Sekunde. Diese Zahl hat sich von 1960 bis 1990 um 70% erhöht. Wo bleibt die besondere Aufmerksamkeit? Die visualisierende Eigenarbeit des Rezipienten, die das Hörspiel fordert. All die bunten Bilder, die schnellen Schüsse. Sex, Lügen, Video. Titel, Thesen, Temperamente. Wein, Weib. Gesang. Das Leben, eine Piepshow. Wie kann das Hörspiel da mithalten? Es muss neue Hörerschichten finden. Traditionelle Hörerkreise, Menschen, die das Hörspiel in der Nachkriegszeit als innere Bühne erlebten, auch die Kriegsblinden, sterben langsam aus. Das Hörspiel muss... Wenn es den Zuhörer fesseln will, wenn es ihm wahres Miterleben, Mitfühlen ermöglichen möchte... Sie bringen es auf den Punkt. Denn das ist eben das Paradoxe. Ja, geradezu unmöglich am Hörspiel, dass es zum geistigen Wesen des Hörers sprechen möchte, obwohl der doch nur sehr eingeschränkt gleichzeitig hören und denken kann. Man kann gleichzeitig denken und schmecken, man kann gleichzeitig sehen und denken, aber es ist schwer, gleichzeitig zu hören und zu denken. Das Hören ist da dem Fühlen eng verwandt. Aha. Vielleicht sollten wir gerade diesen Aspekt betrachtend noch einmal, einen Moment lang... Sie meinen, schweigen... So wie eben. Ja, wie eben, aber vielleicht sogar noch etwas gesammelter. Konzentrierter. Ich bin soweit. Also dann, jetzt. Jetzt? Gut. Gut. Also, jetzt. Gut. Gut. Sehr gut. Das war sehr konzentriert. Ausgesprochen. Dicht, gedrängt. Ich würde gerne wissen, wie das auf unsere Hörer gewirkt hat. Wissen Sie... Mir ist in diesem Moment der Ruhe ein Satz von Tucholsky in den Sinn gekommen. Genauer, diese kleine Zeichnung, eine Treppe, die man nach und nach ersteigt. Reden, schreiben, schweigen. Ja, reden, schreiben, schweigen. Am Ende aller Worte... steht der neue Anfang. Eine neue Form des Kommunizierens. Und die Welt ist Klang. Vielleicht sollten wir gleich noch einmal... Auch damit der Hörer... Sie meinen... Genau. Gerne. Also, jetzt. Nun, ja. Ja. Tja, nun... Nun? Nun, ja. Nun, ja, lieber Herr... Nun, Michael Nun. Herr Nun. Ja. Das ist ja eine ganz nette Geschichte, die Sie sich da ausgedacht haben. Hören, sammeln, schweigen. Ja, finden Sie auch? Aber, so verstehen Sie mich bitte nicht falsch, lieber Herr Nun. Nein. Ich finde, dass Sie einen sehr spannenden Ansatz. Und es ist natürlich auch gerade für uns interessant, wenn sich ein Autor so ganz direkt mit dem Medium Hörspiel selbst auseinandersetzt. Aber ich frage mich doch, ob man das so 1:1 abbilden kann. 1:1? Seien Sie jetzt bitte nicht enttäuscht. Nein. Aber... Das sind ja zum Teil auch ganz praktische Probleme, die wir da kriegen. Mit diesen langen Pausen zum Beispiel. Die Unterhaltung zwischen diesen beiden Herren, ja, aber Sie müssen wissen, dass so schätzungsweise 1/3 unserer Hörer Quereinsteiger sind. Also, die drehen einfach irgendwann am Sendersucher und bleiben dann bei unserem Hörspiel hängen. Und, tja, wenn da dann gerade eine Pause ist, ja. Dann wird eben weitergedreht und das war's dann. Und das war's dann, ja. Ja, aber ist das nicht eigentlich ganz unwahrscheinlich, dass sich da jemand gerade in einer Pause einschaltet? Ist das nicht, wenn... Können Sie mal gerade diese Briefe abzeichnen? Na, immer her damit. Was haben wir denn da? Münchmeier. Scheck an Münchmeier, 8700. Gut. Das ist richtig. Köhler. Scheck an Köhler, 6000 Vorschuss. Klar. Und Krause. Schreiben an Krause, die erste Rate ist unterwegs. 350 für Hagen. Das Das ist mit Herrn Sichel so abgesprochen. Ach ja? Klar. Ach so. Danke. Bitte, bitte. Also... Ja, also, das ist doch ganz unwahrscheinlich, dass jemand wegen der Pausen... Also 33% praktisch schalten sich später ein? Wie? Ja, ja, so in etwa. Von denen fahren sich ja einige mehrmals mit dem Sendesucher hin und her. Sagen wir die Hälfte zweimal. Ein Drittel dreimal, dass die Wahrscheinlichkeit, nicht bei einer Pause zu landen, bei 50% der Quereinsteiger verdoppelt. Bei weiteren 33% verdreifacht, sodass... Sicher, Sekunde, Herr Lohn. Aber, sodass wir insgesamt eine Trefferwahrscheinlichkeit von 16,5% bezogen auf 4,7 Minuten Pause bei circa 47 Minuten Sendezeit bezogen auf... Sagen Sie, haben Sie einen Taschenrechner? Ich? Nein, aber Herr... Okay, dann im Kopf. Also 4,7 geteilt durch 47 mal 16,5 mal... wie viele Hörer? Wie bitte? Wie viele Hörer haben Sie im Schnitt? Aber nun, unsere Einschaltquote liegt so bei etwa 0,003265%. Aber, Herr Nun, also rechnen wir 0,04 von etwa 7,5 Millionen Haushalten, a drei Personen. Davon dürfte man doch ausgehen, die also... Also, wir haben doch noch dieses Studiogespräch. Und bei 4,7% meine ich natürlich... Oder, nein, bei 4,7 geteilt... Entschuldigen Sie bitte, aber... Jetzt? Ja, gerne jetzt. Das war wundervoll. Ja, mir ging es genauso. Es ist schön, wenn man sich schweigend so viel zu sagen hat. Vor allem, wenn es um ein so fragiles Thema wie das Hörspiel geht, bei dem, will man sich fruchtbar austauschen, tatsächlich so etwas wie blindes Verständnis notwendig scheint. Das haben Sie schön gesagt. Wenden wir uns nun... Nachdem auch unsere Hörerinnen und Hörer die Gelegenheit hatten, sich zu entspannen, wieder unserem Thema zu. Perspektiven des Hörspiels in einer multimedialen Welt. Über einige Aspekte, zusammenfassender Begriff Reizüberflutung, haben wir bereits gesprochen. Wie begegnen nun die Hörspielschaffenden dieser Herausforderung? Hören wir doch einmal in einige neuere Produktionen rein. Regie, Band ab. Atemlos. Atemlos. Atemlos. Das erste Hörspiel eines jungen Autors ist ein hochexperimentelles Stück. Die Unfähigkeit, sich selbst und die eigenen Gefühle zu artikulieren, wird heute als eine Hauptursache für asthmatische Erkrankungen betrachtet. Husten also als ein letzter, verzweifelter Versuch, sich der Welt mitzuteilen. Dies der Ansatz für ein Hörspiel par excellence. Atemlos stellt die aktuelle Frage nach dem kranken Menschen in einer kranken Gesellschaft. Der junge kritische Assistenzarzt Möger kämpft gegen die Ignoranz der Ärzte und Pfleger, während die drangvolle Enge zu immer neuen Konflikten unter den Patienten führt. Bitte? Ja. Nun, liebe Hörerinnen und Hörer, habe ich das Vergnügen, Ihnen zwei frisch eingetroffene Studiogäste vorzustellen, mit denen wir eigentlich schon früher gerechnet hatten. Ja, nämlich die Frau Hamann als Redakteurin zuständig fürs Hörspiel an diesem Sender. Guten Tag. Und den Herrn Nun, seines Zeichens freier Hörspielautor. Hallo. Liebe Frau Hamann, lieber Herr Nun, Atemlos ist zweifellos angesiedelt auf dem schmalen Grat zwischen Komik und Klamotte, zwischen eminentem Engagement und enervierendem Emetikum. Sie meinen dieses wüste Rumgehuste? Ich meine dieses extrem akustische Stilmittel. In einem Roman könnte man solche Hustendialoge ja gar nicht darstellen, weil es sich der Leser nicht vorstellen kann. Mhm. Im Film würde das lächerlich wirken, weil der Zuschauer eine ganz bestimmte Interpretation sehen muss. Genau. Aber im Hörspiel, ja, wo der Hörer einerseits tatsächliche Personen vorgeführt bekommt, diese aber auch selbst im Kopf zu entwickeln hat, da er sie nicht sieht, im Hörspiel, ja, ist also ganz anderes möglich. Und muss auch ganz anderes möglich sein. Ein hochinteressanter Gedankengang, den mein Kollege da entwickelt hat. Ja? Ja. Ja, so einfach wie sich das machen, ist das natürlich nicht. Ja. Ich meine, das ist ja keine neue Erkenntnis. Mit jedem Kunstwerk, in jedem künstlerisch schaffenden Menschen erschafft sich eine ganze neue Welt. Und wenn er diese Welt entdecken will, wenn er sie anderen zeigen will, dann muss er ein ganz neuer Kolumbus werden. Tagelang auf offener See, gefangen in einer Flaute, faules Wasser in den Kesseln und eine revoltierende Mannschaft. Tja. Ich meine, die schmerzenden Glieder, die sich dieser Entdeckungsarbeit nicht mehr zur Verfügung stellen wollen. Der Künstler also, der das Werk nur zum Vorschein bringt, wie ein Bildhauer, für den die Skulptur im Stein schon enthalten ist. Sagte Rodin nicht etwas Ähnliches? Ja. Nein, nichts Ähnliches. Davon spreche ich nicht. Aber wenn man die Fähigkeit besitzt, seine Vision sichtbar zu machen, dann kann man eine Art Kettenreaktion in Gang setzen, in der jeder, der mit diesem Stück Kunst in Kontakt kommt, sozusagen Gelegenheit erhält, sich an diesem Welterschaffungsprojekt zu beteiligen. Ja. Ja, und jeder Autor muss da eine eigene Welt entstehen lassen. Und das ist ja deshalb so wichtig, weil das für uns die einzige Möglichkeit ist, uns tatsächlich unserer Existenz zu versichern. Nun ja, Herr Nun... Das geht jetzt vielleicht alles etwas schnell. Das ist eben schwer zu verstehen. Das Gefühl habe ich auch, Herr Nun. Na klar, Sie haben ein Gefühl. Aber ich habe etwas zu erklären. Da haben wir also schon einigen Sprengstoff hier in dieser Runde. Aber ich würde das Gespräch ganz gerne wieder auf unser eigentliches Thema lenken. Die Chancen des Hörspiels, ja, angesichts multimedialer Berieselung. Stichwort Reizüberflutung. Schreiende Plakate, aggressive Sexualität, dröhnende Radios, Fernseher, Telefone. Kriegen Sie da schon eine Reizüberflutung? Ne? Na, also, eine Reizüberflutung, die kriege ich vielleicht abends im Bett. Nun, vielleicht sollten wir, bevor wir diese Frage im wahrsten Sinne des Wortes erschöpfend klären, Ausschnitte eines weiteren Hörspiels hören. Jetzt rede ich. Ja. Eine Parabel auf die Therapiegesellschaft. Das Ehepaar Renzel hat in jahrelangen Sitzungen mühevoll gelernt, aneinander vorbeizureden. Darin erkannte der Therapeut die einzige Möglichkeit, die verfahrene Ehe zu retten. Aber können die Eheleute dieses Programm auch im Privatleben durchhalten? Wir hören eine längere Passage, etwa aus der Mitte des dreieinhalbstündigen Stücks. Band ab. Hallo, einen wunderschönen guten Abend. Oder besser, mein Abendruss. Isst du nachher noch was mit? Klar. Ich habe mir gedacht, bei der Hitze brauchen wir nicht unbedingt was Warmes. Der ist mal wieder auf den Sack. Fühlt man sich so voll danach. Ich dachte an was Kleines. Salat mit Radieschen. Radieschen hört sich toll an. Suse hat übrigens was mit den Zähnen. Du musst dir nachher eine gute Nachricht geben. Der kriegt doch jeden hinten rein. Sie hat's verdient. Das noch nur. In der Schule müssen Sie jetzt schon mit Unbekannten rechnen. Sag nicht solche Sachen. Kinder schlafen doch. Suse bestimmt nicht. Mhm. Stell dir vor, sie sagt in der Schule solche Sachen. Kannst und wenn der Lehrer fragt, so wo hast du das denn hier? Dann sagt sie von meinem Vater. Wie stehen wir denn dann da? Also wenn Klaus solche Sprüche bringt, bei dem kräht natürlich nein, kein Hahn mehr danach. Was ich da aber der ist bei der Lehrerin auch schon sowas von unten durch, sag ich dir. 8 Jahre und flucht wie ein Grünfink. Ohne unsere Unterstützung flucht wie ein Rohrspatz, heißt das. Aber eigentlich doch ein netter Kerl. Netter Kerl, klar. Klaus. Aber was meinst du, was für Schwierigkeiten der hat wegen seiner Ausdrucksweise? Bei denen zu Hause geht, ist zur Zeit wohl ganz schön heiß her. Also man muss man früh lernen, richtig zuzupacken. Auch. Wenn dich das interessiert. Aber sicher. Also. Die Marti war nämlich heute Nachmittag hier. Nicht, dass du glaubst, wir hätten den ganzen Nachmittag verquatscht. Dafür haben wir nämlich leider Gottes keine Zeit. Kuckuck, so hat der zu dem Grönemann gesagt. Du, da ist der doch vielleicht an die Decke gegangen. Das ist aber auch ein knochentrockener Kerl. Sag mal, ja? Hörst du mir eigentlich zu? Klar, den ganzen Nachmittag hast Nein, eben nicht. Schmerz. Glaubst du denn, deine Hemden bügeln sich von selbst? Jedenfalls quakt doch immer mindestens eine von der Sorte im Hintergrund rum. Sei bloß noch frech. Klar, würde ich auch gerne den ganzen Tag. Was sie mir erzählt hat, scheint dich ja herzlich wenig zu interessieren. Also, bei Töpfers, da fliegen nämlich zurzeit die Fetzen. Da wird wenigstens mal was Neues bei rauskommen. Da wird richtig klar Schiff gemacht. Marty sagt, er hat eine. Du verstehst schon. Du meinst der Töpfer? Der Töpfer. Erst hat sie nichts bemerkt. Immer später wurde es nach dem Büro und am Wochenende standen immer angeblich Sitzungen auf dem Programm. Und sie hat sich nichts dabei gedacht. Ist ja auch ein Engel. Ich meine, wenn man sich vorstellt, wie lange sie es mit diesem Quälgeist ausgehalten hat. So einer wie du, was? Da brauchst du dir wirklich keine Sorgen zu machen. Ihr Männer seid doch alle gleich. Ich habe wirklich andere Sachen. Ich kann mir sogar gut vorstellen, dass du auf den lieben Manni Töpfer neidisch bist. Wie? Neidisch, mein Lieber. Neidisch? Ich? Auf Manni Töpfer? Da lach mir du lieber. Naja, jedenfalls hat er sich eine Geliebte zugelegt. Und wenn man Marte da glauben darf, dann hat die ganz ordentlich... Na, was da vielleicht als Geliebte bezeichnet wird. Ja. Das ist wohl bestenfalls ein Seitensprung. So, bestenfalls? Du scheinst dich ja gut auszukennen in Manni Töpfers Geheimleben. Woher willst denn du das wissen? Ach, gar nichts will ich wissen. Ich höre. Na, hör mal. Ich höre. Na, hör doch mal, der Manni und ich, wir sind Geschäftsfreunde. Und du weißt, wie das unter Gar nichts weiß ich. Ist. Naja. Naja? Also, um das mal vorsichtig auszudrücken. Also, na, da gibt's allerdings kaum was vorsichtig auszudrücken. Also, ich würde sagen, da handelt es sich weniger um eine Geliebte, sondern um eine ganz ordinäre Prostituierte. So. Ja, so. Um eine ganz ordinäre... Ich frag mich doch, wer hier ordinär ist. Ja, also ich... Um eine Prostituierte, meint mein lieber Mann zu wissen. Da frag ich mich doch, woher mein lieber Mann... Also ich, wirklich, ich... Du, also ich... Ich muss jetzt gerade mächtig an mich halten, weil ich sonst also explodiere. Du explodierst, ist dir nicht was aufgefallen? Mir ist allerdings einiges aufgefallen. Ja klar, aber außerdem noch. Wir haben gar nicht gleichzeitig gesprochen. Wir haben so richtig einer nach dem anderen? Wie kleine Kinder? Da sind wir bloß gedankt. Kein Wunder, dass das schief gegangen ist. Gleichzeitig geredet. Weil wieder jeder was sagen wollte und keiner dem anderen zuhören wollte. Oje, oje, du, das tut mir wirklich leid. Ich meine, falls es an mir gelegen hat, bevor man redet, wie damals in der Therapie, weißt du noch, als ich immer auf dich eingegangen bin, ich wollte ja immer auf dich eingehen, bis der Therapeut sagte, so wird das aber nicht. Ich sehe gerade, wir sind auf Sendung. Ja, oberflächlich betrachtet ein ganz alltägliches Problem. Der Versuch, die Idee der paradoxen Intervention auf die Spitze zu treiben. Wir hatten ja vorhin bereits diesen Themenkreis gestreift. Das Zuhören, das Denken, das entspannte Wahrnehmen. Und doch eine erschütternde Frage nach dem Sinn des Ehelebens. Also, wenn Sie mich fragen... Lassen Sie uns doch bitte einmal... Ein Hörspiel über das Hören. Wenn Sie so wollen. Man darf das nicht zerreden. Und auch ein Stück über unsere Zeit, in der immer mehr aneinander vorbeigeredet wird. Das sind ja ganz packende Szenen, lassen Sie die uns noch folgen. Doch einmal die Szene in der das Ganze... Ganz langsam kippt, das gehört also schon zu dem Stärksten, lassen Sie uns doch einmal von Anfang an ausrollen, wie es zu dieser Idee kam. Ein Hörspiel, das dann eben auch die Frage stellt, wer kann überhaupt noch zuhören? Also und das ist das eigentlich Radikale an diesem Stück, dass es den Hörer beim Kragen packt und fragt, und du... Was machst du? Bist du besser als diese Eheleute, Renzel? Und dass da einer an ein also Thema ich, rangeht, wo jeder sagt, oh Mann, schalt ab. Dass er da aber so rangeht, dass einem wirklich die Spucke wegbleibt. Ich bin mit dem das Auto heißt ja auch übersetzt, befreundet, dass man nicht mehr reden will, dass man sagen, zuhören will. Da stehen wir doch. Die Verdinglichung des Menschen, die Abstumpfung gegenüber Rezeptions- unserer Umwelt, die uns erst zu dem Massaker befähigt, Realismus jedenfalls an der Natur begeht. Und diese enorme psychologische Feinarbeit, die da geleistet wurde... Der Zusammenhang zwischen... Weg und von den Kategorien... Vergesse Sie nicht das enorme finanzielle Risiko. Wie ein Damoklesschwert schwebt es über dieser Produktion. Diese ganze Scheißverwertungsmaschinerie, ja, Verkaufsfront und so. Das möchte ich hier mal thematisiert sehen. Wer kann das noch? Ich meine, ein Produktionsalter. Es geht ja alles in Bach und Zuhören. Produzieren. Zuhören. Einfach zuhören. Sitzend am Schreibtisch alleine. Und wie? Wie kommt man da raus? Das Ende. Ozonloch. Produzieren. Zuhören. Alleine. Produzieren. Das Ende. Es muss doch... Weiter. Gehen. Es muss doch... Ja. Ja. Wir hatten ja schon über dieses Thema gesprochen, dass man eben nur schwer gleichzeitig hören und denken kann. Dass also das Hören da dem Fühlen eng verwandt ist. Nun, in unserer vorgeblich so abwechslungsreichen Zeit wird alles serienmäßig produziert. Toilettenartikel genau wie Kriminalliteratur. Da kann auch das Hörspiel nicht länger zurückstehen. Ja. Mit Sex and Crime in Ziegenhain läuft jetzt erstmals ein Action-Hörspiel in Fortsetzung über den Äther. Im hessischen Ziegenhain? Stehen die Kommunalwahlen vor der Tür und der CDU-Bürgermeister Lohmeier ist heftig damit beschäftigt, einige Skandale zu vertuschen. Aber der Journalist Wagner ist ihm stets auf den Fersen. Und dann ist Sex and Crime in Ziegenhain auch einer der seltenen Versuche eines erotischen Hörspiels. Ja. Und Erotik ist ja im akustischen Medium fast gezwungenermaßen eine sehr subtile Angelegenheit. Wir hören zunächst die Schlusssequenz der 32. Folge. Bitte, Band ab. Es war eine Nacht zum Verlieben. Aber selbst wenn Lohmeier zu solchen Regungen fähig gewesen wäre, wäre immer noch Wagner da gewesen, der auch jetzt dabei war. Rot und klein aber standen noch an der Theke, wo sich der Pegel in den Biergläsern zunehmend schneller senkte und die Heimat verbundener das Lied gut wurde. Oh Mann, Power to the Bauer. Prost. Sie dürften jetzt lange genug dabei sein. Sah nicht so aus, als ob der so lang dabei ist. Also los. Lohmeyers Jackett lag auf einem Strohballen. Die Knitterfreie hing ihm in den Kniekehlen. Er knöpfte die halblange Unterhose vorne auf. Sein halb erschlafftes Glied berührte ihr Geschlecht. Dann ruckelte Lohmeyers Becken auf und ab. Sie drehte das Gesicht zur Seite, um den Stößen seines Atems zu entgehen. Und? Was ist das? Was ist los? Mein Gott, was ist? Ich schlaf. Nein, ich steck hier. Ich steck richtig fest. Mein Gott. Lohmeyer versuchte, sich aufzurichten. Aber die leiseste Bewegung verursachte bestialische Schmerzen. Er steckte fest. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wie die Beischlafdiebe Roth und Klein versuchen, Lohmeyer zu erpressen und Wagner die wertvollsten Fotografien seiner Laufbahn wieder verliert, erfahren Sie am nächsten Dienstag um dieselbe Zeit. Außerdem in der 33. Folge, der SPD-Kandidat Schütter erfährt von den Hasch-Eskapaden seiner minderjährigen Tochter. Und neue Nacktfotos von Roswitha M. halten ganz Ziegenhain in Atem. Sie hörten aus unserer Hörspielreihe Sex and Crime in Ziegenhain von Klaus Nuhn die 32. Folge. Tut Scheiden weh? Die Sprecherinnen und Sprecher und ihre Rollen waren Dagi, Dagmar Lohmeyer, Roderich Roth. Roth, Klaus Klein. Klein, Waldemar Wagner. Wagner, Zacharias Zahl. Erzähler, Balduin Baas. Ton und Technik, Bettina von Blendenmeister und Silvester Schnitt. Regieassistenz, Sieglinde Schnitt-Lauch. Regie, Dr. Amadeus Maria von Blendenmeister. Also, Hascheskapaden, Minderjähriger, Nacktfotos, ein Scheidenkrampf im Geräteschuppen. Handlungsmäßig geht es da ja reichlich zur Sache. Und die Frage, ob das gerade angesichts der herrschenden Reizüberflutung Sache des Hörspiels ja sein kann, da noch Holz nachzulegen, brennt, wie ich an den angespannten Gesichtern unserer beiden Studiogäste erkennen kann, nicht nur mir unter den Nägeln. Also, aber bevor wir diese Produktion zur Diskussion stellen, wollen wir doch von der überraschenden Wendung hören, die die Handlung 3 Folgen weiternehmen wird. Lohmeier, das Mädchen, die Beischlafdiebe und der Journalist Wagner befinden sich in den Abendstunden des folgenden Tages noch immer im Geräteschuppen. Halb Ziegenhain und 3 Sondereinsatzkommandos der Polizei mit Hubschraubern und Hundestaffeln sind auf den Beinen, um den verschollenen Oberbürgermeister am Vorabend des Wahlsonntags zu suchen. Lohmeier steckt noch immer fest. Ja. Aber sowohl die Beischlafdiebe und ihre Komplizin als auch der Bürgermeister sind zu publicity-scheu, um einen Krankenwagen zu rufen. Und im Geräteschuppen erreicht die Stimmung ihren Tiefstand. Band ab. Gott, Wagner, mein Gott, warum muss mir sowas passieren, so kurz vor der Wahl? Au! Könntest du mir das sagen, Wagner? Jammern Sie nicht rum, Lohmeier. Was tut das zur Sache? Wahrscheinlich, weil er es so will. Lassen Sie uns lieber Maßnahmen zur Schadensbegrenzung ergreifen. Dieses Problem kann man nämlich nicht aussitzen. Ich werde jetzt... Nichts werden Sie. Als erstes rücken Sie mal Ihre Kamera raus. Da rannte Wagner schon los. Klein war mit einem Satz bei ihm. Sie stürzten fast. Da war Roth zur Stelle, hielt Wagner fest und haute ihm die Taschenlampe auf den Schädel. Die Taschenlampe ging aus und Wagner sackte zusammen. Damit Sie sehen, wie das auch gehen kann. Dann saßen sie im Halbdunkel. Roth und Klein fummelten an der Kamera rum. Lohmeier hatte sich eine Zigarette angezündet. Sie können Marusch auch eine anbieten. Die schönen Bilder. Die großartigsten Bilder meiner Laufbahn. Lohmeier und diese kleine Nutte. Sag das nochmal. Ach, ist sie dein Mädchen? Das geht dich einen Dreck an. Für ein paar Blaue lässt du so einen Kerl über dein Mädchen rüberrutschen? Es dauerte eine Weile, bis sich Wagner wieder aufrichten konnte. Dann nahm er ein Taschentuch und wischte sich das Blut von der Nase. Wer ist er? Wer ich bin? Nein, mein Gott, der von dem Sie vorhin gesprochen haben. Warum muss mir das passieren? Hä? Er sagte, weil er es so will. Der Kotjewitz. Er macht das, weil er CDU-Bürgermeister nicht mag. Wodewitz, kenne ich nicht, ich kenne den nicht. Kennen Sie den? Nee, ist mir unbekannt. Aber er kennt euch. Er schreibt euch ja. Ist es auch einer von Ihrem Ziegenhainer? Nee, Anzeiger von dem Blöden? Dafür ist er sich viel zu fein. Über uns soll er nichts schreiben. Wir brauchen keine Public Relations. Er schreibt ja schon über dich die ganze Zeit. Wo? Wo steckt er? Woher willst du das wissen? Weiß ich eben. Ich bin sein alter Ego. Was meinst du, warum ich das vorhin gesagt habe mit deinem Mädchen? Er hätte sich das nie getraut. Das ist interessant. Das ist Schwachsinn. Mit solchem Trick holst du doch keinen mehr hinter dem Ofen vor. Schon mal was von Bukowski gehört? Nein, ich kenne nicht. Oder Burroughs oder Bion? Das ist Sexencrime, aber das hier... Reicht es dir nicht? Und wie es mir reicht, diese beiden Schwachköpfe sind ja nicht bei fähigen Arzt zu organisieren. Moment mal, du sagst, er hat das alles nur geschrieben? Richtig. Das heißt, er kann jetzt auch schreiben, dass sich Duckys Krampf wieder gelöst hat? Dass das alles austauschbar ist? Weiß ich nicht. Er wird sich da an die medizinischen Fakten halten. Und wie ich ihn kenne, hält er diesen Scheidenkrampf für eine gute Idee. Was für ein Wichser. Und solange er sich mit diesem Text nicht beschäftigt, bleiben wir in dieser verfahrenen Situation. Aber du bist doch sein alter Ego oder so. Du kannst ihm doch sagen, dass er... Das wird wohl nicht klappen. Aber man könnte es versuchen. Na gut. Aber wenn es nicht klappt, müsst ihr einen Arzt holen, gell? Dann schauten sie alle Lohmeier an. Der zögerte einen Moment. Dann nickte er. Hat denn jemand Kleingeld zum Telefonieren? Klar. Und Wagner ging hinaus. In die Wirklichkeit. Und Wagner ging hinaus in die Wirklichkeit, verlässt mithin die Ebene der erfundenen Geschichte. Wiederum eine Auflösung, wie sie nur im Hörspiel möglich ist. Da das Hörspiel ja tatsächlich da ist, für den Hörer akustische Realität wird. Das Filmbild ordnet man ja ganz unweigerlich an der Leinwand zu. Die Hörspieltöne aber sind ganz im Raum. Also ich kann nicht finden, dass hier der Realismus verlassen wird. Also, Herr Nun. Diese Auflösung sprengt doch eindeutig das realistische Genre, wenn da die Figuren über ihren Autor debattieren. Also, das ist mir viel zu global. Wenn Realität... Was heißt denn Realität übersetzt? Realität ist von den Wurzeln Ding, Res und Denken, Revi abgeleitet. Realität bedeutet alles, was man denken kann. Und das ist eben bei dem einen mehr und bei dem anderen weniger. Aha. Das führt doch zu nichts. Genau. Gewisse Entdeckungen der Teilchenphysik und der Astronomie und natürlich auch der... Ist das nicht eine Frage für eine wissenschaftliche Diskussionsrunde? Nein. Moment. Nein. Moment. Solche Diskussionen sind doch der Tod jeder Literatur. Literatur kann ohne das Empfinden, und zwar das radikale, tiefe Empfinden einer realen Situation, nicht entstehen. Und wenn Sie die Realität leugnen... Ich habe das Gefühl... Richtig, Sie haben ein Gefühl. Deswegen sind Sie Autor geworden. Sie haben ein Gefühl. Sie suchen nach einem Ausdruck. Dieses Gefühl ist real und auch Ihr Ausdruck ist real. Die Menschen in dieser Scheune zum Beispiel, die hatten die Idee... Die Vorstellung ihrer eigenen Existenz. Als sie das aber begreifen, gewinnen sie die Möglichkeit, ihre Realität zu ändern. Auch wenn sie erstmal ihren Schöpfer suchen. Aber darin liegt die Wurzel aller Religiosität. Da bringen Sie aber einiges durcheinander. Dieses Hörspiel handelt von Figuren. Erdachten Figuren, die plötzlich erkennen, dass sie nur erdacht sind. Moment. Es gibt doch einen gewissen Unterschied zwischen erdachten Figuren und realen Menschen. Die das mag ja angehen, auch in einer Realität leben, die erst durch ihre Vorstellung entsteht, selbst aber noch real sind. Und wie wollen Sie das beweisen? Das brauche ich nicht zu beweisen. Ich weiß es ja. Wie einleuchtend. Ich entdecke da bei Ihnen eine Art verzweifelten Abwehrmechanismus gegen die reale Welt. Und das macht mir einiges klar über das Unbehagen, das ich beim Lesen Ihrer Texte schon länger hatte. So? Ja. Beispielsweise bei diesem Hörspiel, über das wir redeten, bevor wir hier ins Studio gingen. Sie meinen dieses Hörspiel hier? Ich meine dieses Hörspiel mit den beiden Herren, die sich über Hörspiele unterhalten wollen, aber stattdessen ständig Pausen machen, in denen man das Knistern von Bonbonpapieren hören kann. Eine originelle Idee. Genau wie Sie. Ich möchte, dass wir diesen Punkt jetzt endlich abschließen. Wir nehmen im Gegensatz zu Ihnen an, dass wir real sind. Und wir sind bis jetzt ganz gut damit gefahren. Bis jetzt? Aber wenn in 2 Minuten die Absage beginnt, werden Sie begreifen, dass Sie nur eine Idee sind. Und Sie werden sich winden vor Schmerzen. Welche Absage? Unsere Absage sprechen wir schon noch selbst. Das glauben Sie. Sie werden sterben. Das wird mir jetzt etwas zu bunt. Das wird mir jetzt eher etwas hanebüchen. Vielleicht sollten wir diesmal weniger im Sinne der Hörer, sondern im Sinne eines unserer Gesprächspartner eine kleine, kurze... Ich fühle mich quicklebendig. Ich habe heute Morgen 20 Lagen im Alsterbad geschwommen. Weil hier die Idee endet, weil das Spiel aufhört. Wir sind ein Tanz und der letzte Takt naht. Also, sowas ist mir ja noch nicht untergekommen. In 25 Jahren Funk. Das große Schweigen. Hörspiel von David Kotjewitz. Was ist denn das? Das ist die Absage. Die Absage? Es sprachen das sonore Wissen Gerhard Garbers. Das warme Timbre, Ulrich Wildgruber. Die Redakteurin Katharina Matz. Den Autor Klaus Schreiber. Tatsächlich. Jedenfalls real. Also jedenfalls die Absage. Das Ende? Jedenfalls ihr Ende, das Ende ihrer Vorstellung. Außerdem in den eingeblendeten Hörspielen Balduin Baas, Monika Bleibtreu, Hans Kahlert, Wolfgang Kaven, Jan-Josef Liefers, Dietmar Müß, Markus Pfeiffer, Klaus Rodewald und Susanne Schäfer. Ich will nicht sterben. Haben wir, sehen Sie, keine Rettung? Keine Rettung, nicht mehr. Und was wird aus Ihnen? Auch ich bin nur eine endliche Konfiguration, aber ich wusste es. Gott, ich will nicht sterben. Ton Christian Kühnke. Schnitt Christine Berger. Regieassistenz Waltraud Heise. Regie Norbert Schäfer. Nein, nein, nein. Sie hörten eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 1993. Ich hatte noch so viel vor. Der Termin mit Münchmeier. Warten Sie. Noch nicht ausblenden. Warten Sie. Oh Gott, meine Kinder. Meine Frau. Ich habe doch auch etwas zu sagen in diesem Funkhaus. Warten Sie. Ich habe eine Idee. Hören Sie. Eine Idee. Wir müssen schweigen. Wir schweigen. Wir hören auf zu sprechen. Das Schweigen befreit uns von allen endlichen Vorstellungen. Wenn wir denn tatsächlich nur Stimmen sind. Unser Schweigen wird sich fortsetzen bis in alle Ewigkeit. Meinen Sie, schweigen wie vorhin? Ja, und Sie auch. Kommen Sie. Aber ich... Termin... Vergessen Sie es. Lassen Sie uns schweigen. Also mir soll's recht sein. Also, jetzt. Jetzt? Genau, jetzt. Nicht mehr reden. Ja, ja.